بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe, die Geschichten der Propheten, und sind beim 11. Vers angekommen, im Teil von Musa alaihi assalam. Und wir machen schon da weiter, wo wir aufgehört haben, wo Musa alaihi assalam zu Medien gegangen ist. Nach Medien gegangen ist. طيب. Aber eine Frage, die sich uns stellt, ist Musa a.s. Musa a.s. war bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Prophet. Also warum berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala dies? Warum berichtet er uns von seiner, wo er ein Baby war und die ganzen Geschehnisse, die wir bis jetzt erwähnt haben. طيب. Damit Musa Erfahrung sammelt. Bei Pharaon, er ist bei Pharaon aufgewachsen. Das heißt, er hat Erfahrung mit Politik und er hat die Verdorbenheit von Pharaon gesehen und ist viel gereist. Und Imam al-Shafi'i rahimahullah sagte, Reisen hat 5 Nutzen. Das erste ist Wissen aneignen, das zweite ist Adab lernen, das dritte ist die Verzweiflung verlassen, viertens jemanden beistehen, der rechtschaffen ist, also mit jemandem zusammen sein, der rechtschaffen ist, auf Reise, und fünftens das Naturleben. Taib. Und als Musa bei diesem Mann war, dessen Tochter er heiratete, sammelte Erfahrung mit Schafhirtung. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, alle Propheten waren Schafhüter. طيب. Warum Schafe? Und warum Schafhüter? Weil Schafhüter, also das Hüten von Schafen, bedeutet Verantwortung. Und Schafe sind die schwächsten sozusagen Nahrungsmittel für uns. Also sie sind schwächer als Kamele oder Kühe. Und der Hüter muss sehr aufmerksam sein, dass ihn nicht, also die Schafe nicht der Wolf frisst oder das Schaf verloren geht. Denn ein Schaf überlebt nicht von alleine, ein Kamel schon. Weil Enbiya, also Propheten, mit Völkern zu tun haben, die schwach sind, bekommen die Enbiya dieses Training sozusagen. Sura 28, Vers 29. Als Musa die Frist erfüllt hatte, also die 10 Jahre, und mit seinen Angehörigen fortzog, nahm er aus der Seite des Berges ein Feuer wahr. Er sagte zu seinen Angehörigen, bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen. Vielleicht kann ich euch dann eine Nachricht oder ein Stück brennendes Holz aus dem Feuer bringen, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Yani Musa bekam Heimweh und wollte heimlich seine Familie in Ägypten besuchen. Und warum das Feuer, Yani, dort? Also er sah das Feuer und... Also wenn da Feuer ist, dann sind da normalerweise auch Menschen, um ihm den Weg ja sozusagen zu sagen oder um damit er seine Familie ein brennendes Holzstück bringt, damit sie sich wärmen können. طيب. Sura 28, Vers 30. Als er dort ankam, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales im gesegneten Fleck Land aus dem Baum zugerufen. O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr, der Weltenbewohner. Und in Surat At-Taha, Surat 20, Vers 12 bis 14, nee, bis 15. Gewiss, ich bin dein Herr, so ziehe deine Schuhe aus. Du befindest dich im geheiligten Tal Tor. Und ich habe dich erwählt, so höre auf das, was als Offenbarung eingegeben wird. Gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Gewiss, die Stunde kommt, ich hielte sie beinahe ganz verborgen, damit jeder Seele das vergolten wird, worum sie sich bemüht. Und dann berichtete Allah subhanahu wa ta'ala ihm über die Stunde, aber gehen wir inshallah ein bisschen zurück. Und hier auch noch, was ich erwähnen wollte, in Surah 20, Vers 14, müsst ihr das? Ja, Surah 20, Vers 14, sagt Allah, so diene mir und verrichte das Gebet. Also das Gebet wurde ihm direkt befohlen, genau wie bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Al-Isra wal-Mi'raj, in der Himmelsreise. Alle Gebote, zum Beispiel über das Fasten oder über das die Zakat oder Hajj und so weiter, wurden alle mit Ayat offenbart. Aber das Gebet wurde direkt offenbart, yani. Genau wie bei Musa. Allah subhanahu sagte ihm, verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Er sagt es ihm so und nicht durch die Tora. Taib. Sura 20. Vers 16 bis 20. So lasse denn nicht denjenigen dich von ihr abhalten, der nicht an sie glaubt und seiner Neigung folgt. Sonst würdest du dich ins Verderben stürzen. Und was ist das da in deiner Rechten, O Musa? Ja, Allah wollte ihn fragen, was er über seinen Stock weiß, damit er ihn lehre, was er nicht weiß. Er sagte, es ist mein Stock, auf den ich mich stütze und mit dem ich für meine Schafe Blätter abschlage. Und ich gebrauche ihn auch noch zu anderen Zwecken. Er sagte, wirf ihn, o Musa. Er warf ihn hin und sogleich war er eine Schlange, die sich rasch bewegte. Sura 28, Vers 31. Und wirf deinen Stock hin. Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre er eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. Ja, der ist da weggerannt, hat sich nicht mal mehr umgedreht. O Musa, komm her und fürchte dich nicht, denn du sollst zu demjenigen gehören, die in Sicherheit sind. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala trainiert hier Musa gegen Angst, weil er viele schwierige Situationen erleben wird. Taib, Surah 28, Vers 32. Und stecke die Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von übel befallen heraus. Und zieh deinen Arm an dich gegen den Schreck. Dies sind zwei Beweise von deinem Herrn, gerichtet an Pharaon und seine führende Schar. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern. Also es sind zwei Beweise von Musa von neun. Und die anderen sieben werden wir noch sehen, inshallah. Also Allah gab ihm neun Zeichen. Sura 20, Vers 24. Geh zu Pharaon, denn gewiss, er überschreitet das Maß an Freveln. Musa a.s. wurde hier zum Propheten berufen. Und dann kam direkt der Befehl, Dawa zu machen mit Pharaon. Musa a.s. lehnte diesen Befehl nicht ab, sondern bat um Hilfe. Sura 20, Vers 25 bis. Ja, Vers 25 erstmal. Er sagte: Mein Herr, weite mir meine Brust. Qala Rabbi shrahli sadri. Ja, ne, das, was ich bei meinen Vorträgen auch immer erwähne, meistens am Anfang. Ja, ne, weite meine Brust, gib mir Selbstbewusstsein und so weiter. Und Sura 20, Vers 26 bis 36. Und mache mir meine Angelegenheit leicht. Und löse den Knoten in meiner Zunge. Yani Musa Aleyhisselam hatte so einen Sprachfehler. Und er bat nicht, alles von seinem Sprachfehler wegzumachen, sondern einen Knoten. Und er sagt weiter, so dass sie meine Worte verstehen. Yafqahu qawli. Und bestelle mir von meinen Angehörigen einen, der die Last mitträgt, Harun, meinen Bruder. Feste durch ihn meine Stärke. Also in Jama'a ist man stärker. Und die beste Dua ist ein Muslim, die er für seinen Bruder macht. Beziehungsweise die beste Dua für seinen Bruder machte Musa a.s. an seinen Bruder Harun. Das war die beste Dua, die ein Bruder zu einem anderen Bruder gemacht hat, dass Allah ihn zu einem Propheten machen soll. Und lasse ihn an meiner Angelegenheit teilhaben, damit wir dich häufig preisen und deiner häufig gedenken. Gewiss, du siehst uns wohl. Er sagte, deine Bitte ist dir ja gewährt, o Musa. Deswegen die Beziehung zwischen Muslimen ist, dass man sich gegenseitig sein Iman stärken soll. Sura 38, 28, Vers 33 bis 35. Er sagte, mein Herr, ich habe eine Menschenseele von ihnen getötet und so fürchte ich, dass sie mich töten. Auch hat mein Bruder Harun eine redegewandtere Zunge, so sende ihn mit mir zur Unterstützung, mich zu bestätigen, denn ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Er sagte, wir werden deinen Arm durch deinen Bruder festigen und euch beiden eine Ermächtigung erteilen, so dass sie nicht zu euch gelangen können. Mit unseren Zeichen werdet ihr und diejenigen, die euch folgen, Sieger sein. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala, in der nächsten Ayah, die wir erwähnen, inshallah, gab Musa al-Islam Rat. Sura 20, Vers 43 bis 44. Geht zu Pharaon, denn er lehnt sich auf und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. Und mild bedeutet nicht, dass man nicht mit Strafen droht. Doch, das macht man auch. Zum Beispiel, wenn du das nicht machst, dann kriegst du, wenn du ein Kafir bist und bleibst und da in diesem Zustand stirbst, dann ist für dich die Hölle dein Zufluchtsort. Das bedeutet nicht, dass wenn man mit der Hölle droht oder so, dass man nicht mild ist. Nein. Und man sieht hier sogar, subhanallah, Allah subhanahu wa sagt zu Musa, geht zu Pharaon und spricht mit ihm mild, auf dass er sich fürchten oder warnen möge. Obwohl Pharaon Aussagen gebracht hat, wie: Ich bin euer höchster Herr, es gibt keinen Gott außer mich. Und er tötete viele Menschen und sein Unheil war sehr groß. Und trotzdem sagte Allah subhanahu wa in dieser Aya befahl er oder sagte Musa es ja, dass er so reden solle. Taib, Sura 20, Vers 45 bis 47. Sie sagten: Unser Herr, gewiss, wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Er sagte: Fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. So kommt denen zu ihm und sagt: Wir beide sind Gesandte deines Herrn. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen und strafe sie nicht. Wir sind ja mit einem Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen und Friede sei auf denjenigen, der Rechtleitung folgt. Und das ist auch diese Wassalamu ala man ittabi'a al-Huda. Das ist auch die, wo Rasulullah die Briefe an die Herrscher der Kuffar gesandt hat, zum Beispiel an Heraklius und so weiter, hat er das benutzt. Wassalamu ala man ittabi'a al-Huda. Friede sei auf denjenigen, der Rechtleitung folgt. Sura 26, Vers 16 bis 19. 16 bis 22, meine ich. Begebt euch zu Pharaon und sagt, wir sind die Gesandte des Herrn der Weltenbewohner, lassen die Kinder Israels mit uns gehen. Er, Pharaon, sagte, haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen? Und hast du dich nicht viele Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten? Und du hast deine Tat, die du uns damals getan hast, verübt und gehörst zu den Undankbaren. Er sagte, ich habe sie damals verübt, als ich noch zu den Irregehenden gehörte. Also er war natürlich kein Kafir, Musa, ja, damit man diese Eier nicht falsch versteht. Und so floh ich vor euch, als ich Angst vor euch bekommen hatte. Doch dann schenkte mir mein Herr Urteilskraft und machte mich zu einem der Gesandten. Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet hast? Ja, ne, Pharaon hält ihm vor, wir haben dich aufgezogen und jetzt kommst du so zu uns. Und Musa a.s. sagt, war das etwa eine gute Sache? Ja, ne, warum? Weil Musa a.s. ist ja in Pharaons Haus aufgewachsen, wegen der Unterdrückung von Pharaon. Also wo ist hier die Gunst, von der Pharaon spricht? Sura 26, Vers 23 bis 26. Pharaon sagte, was ist denn der Herr der Weltenbewohner? Er, Musa, sagte, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überhaupt, wenn ihr überzeugt seid. Er, Pharaon, sagte zu denjenigen in seiner Umgebung, hört ihr nicht zu? Ja, er macht sich lustig über Musa. Er, Musa, sagte, er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Und dann weiter, Sura 26, Vers 27 bis 28. Er, Pharaon, sagte, euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Also jetzt wurde Pharaon zornig. Erst haben wir gesehen, er machte sich lustig, jetzt wurde er zornig. Er, Musa, sagte, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. So, Musa a.s., wie wir hier sehen, er wurde beschuldigt. Ja, er wurde beschuldigt, besessen zu sein. Aber er hat auf dieses gar nicht geantwortet. Also anstatt sich hier zu verteidigen, nein, ich bin nicht besessen, macht er einfach seine Dauer weiter. Und das ist ein Beispiel für uns. So, Pharaon machte die drei typischen Schritte. Also die drei Schritte der typischen Tawarit. Oder sagen wir mal die drei typischen Schritte der Tawarit. Erstens das lustig machen. Also erst machen sie sich über die Duat lustig, die zum Tawhid, zum Kufr mit Tawarut und zu allen weiteren aufrufen. Dann hat der zweite Schritt, sie werden zornig mit diesem Prediger oder diesen Aufrufer. Jane. Und der letzte Schritt danach, oder der Schritt danach ist, sie drohen. Sie bedrohen, ja. Sehen wir jetzt, inshallah. Sura 26, Vers 29 bis 34. Er, Pharaon, sagte, wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Er, Musa, sagte, etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe, er, Pharaon, sagte, dann bring es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Da warf er seinen Stock hin und sogleich war er eine deutliche Schlange. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. Er, Pharaon, sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer. Toi. Sura 20, Vers 56, und wir zeigten ihm ja unsere Zeichen alle, aber er erklärte sie für Lüge und weigerte sich. Sura 20, Vers 57 bis 61, er sagte, bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, O Musa, aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist. Er sagte, eurer Verabredungszeit soll der Tag des Schmuckfestes sein und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden. Ja, damit viele Leute diesen Wettkampf sozusagen bezeugen können. Und so kehrte sich Pharaon ab und da nahm er eine ganze List zusammen, seine ganze List zusammen. Hierauf kam er. Musa sagte zu ihnen, wehe euch, er sind gegen Allah keine Lüge, sonst vertilgt er euch durch eine Strafe. Enttäuscht wird ja, wer Lügen er sind. Also er sagte dies zu den Zauberern. Und Pharaon sammelte alle Zauberer in Ägypten und nutzte ihre Magie, um die Leute zu täuschen. Wie heute die Herrscher, genau gleich. Pharaon zwang die Leute, Zauberei zu lernen und er nutzte die Zauberer, um das Volk zu betrügen sozusagen. Und damit diese Zauberer den Leuten Magie zeigen und dann damit die Bevölkerung so sich vor dem Herrscher fürchtet oder ihn so annimmt sozusagen. Und genau wie die heutigen Tawarit mit ihren Palastgelehrten, die zum Beispiel sagen, unter anderem, dass derjenige, der nicht mit Scharia herrscht, ist kein Kafir. Oder die Muwalat al-Kubara, Muwalat al-Zahira, wie ich im Ders al-Wala wal-Bara erwähnt habe oder erklärt habe, sagen die zum Beispiel, dass es nur Kufr Akbar, wenn man dies mit einer Liebe tut. Oder so. Yani. طيب. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, er nahm 17 Zauberer. Ibn Ishaq rahimullah erwähnte die mir bekannte höchste Zahl, 15.000. Surah 20, Vers 62. Da stritten sie untereinander über ihre Angelegenheit und führten insgeheim vertrauliche Gespräche. Yani, sie fragten sich, ist er Prophet oder ist er Zauberer? Also diese Zauberer ja, ne, unter sich. Surah 20, Vers 63 bis 66. Sie sagten, diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihren Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen. So einigt euch auf eure List. Hierauf kommt in Reihen. Und wohlergehen wird es ja heute denjenigen, der die Oberhand gewinnt. Sie sagten, O Musa, entweder wirfst du oder wir werden es sein, die zuerst werfen. Er sagte, nein, vielmehr werft ihr zuerst. Und sogleich kamen ihm ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten. Warum die Zauberer? Beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala antwortet den Kuffar der Zeit mit ihren eigenen Waffen sozusagen. Zum Beispiel zur Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam das war die Zeit der Dichter. Und dann kam der Koran und niemand konnte dieser Rhetorik und so weiter vom Koran das Wasser reichen. Und genauso wie hier, in der Zeit von Pharaon waren die Zauberer sehr stark. Und Musa kam mit etwas, was keine Zauberei war, aber die Zauberei von den Sahara, von den Zauberern, verschlang. Und in der Zeit von Isa a.s. war die Zeit der Medizin sehr stark, aber Isa a.s. kam mit Allahs Erlaubnis und belebte die Toten. Yani. Welche Medizin kann das? Surah 7, Vers 116. Als sie nun warfen, bezauberten sie die Augen der Menschen und flößten ihnen Furcht ein und sie brachten einen gewaltigen Zauber. Also es verwandelte sich nicht wirklich in eine Schlange. Es war so eine optische Täuschung. Also die Zauberer, ihre Stöcke, die geschmissen haben, die haben sich nicht in Schlangen verwandelt. Das war nur so eine optische Täuschung sozusagen. Und Surah 20, Vers 67 bis 69. Und er, Musa, empfand Furcht in seiner Seele. Wir sagten, fürchte dich nicht. Du, ja, gewiss, du wirst die Oberhand gewinnen. Wirf hin, wie in deiner, was in deiner Rechten ist, so verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben, ist nur die List eines Zauberers, und dem wird es nicht wohl ergehen, wohin er auch kommen mag. Sura 20, Vers 70. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder, die sagten: Wir glauben an den Herrn Haruns und Musas. Und Sura 20, Vers 71 bis 73. Er, Pharaon, sagte: Ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube. Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. Obwohl Pharaon derjenige war, der die Zauberer zur Zauberei gezwungen hat, sagt er jetzt, der ist der Meister von euch sozusagen. Ein billiger Lügner sozusagen. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im Strafen und beständiger ist. Als die Zauberer kamen, Sura 7, Vers 123. Also die Eier, die ich gerade erwähnt habe, war Sura 7, 20, Vers 71. Jetzt erwähnen wir Sura 7, Vers 123. Pharaon sagte: Ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube. Das sind wahrlich Ränke, die ihr in der Stadt geschmiedet habt, um ihre Bewohner daraus zu vertreiben. Aber ihr werdet es noch erfahren. Also hier sagt der Pharaon: Musa und die Zauberer haben unter eine Decke gesteckt sozusagen, und das alles so besprochen zusammen, dass sie das so planen und so weiter. Aber ist lächerlich, ja, diese Behauptung. Sura 26, Vers 41 bis 42. Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Pharaon: Wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Er sagte ja, und ihr werdet dann also fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Also hier noch einmal der Beweis, dass die Zauberer Musa al-Sam nicht das gemeinsame Sache gemacht haben. Weil Pharaon sagt zu denen: Wenn ihr werdet bei mir eine hohe Stellung haben. Erst sagte das, und dann später sagte er, er wird sie kreuzigen, weil sie den Iman angenommen haben. Sura 20, Vers 72 bis 73. Sie sagten: Wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist. Und vor demjenigen, der uns erschaffen hat, so entscheide, was du entscheiden magst. Du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Wir glauben an unseren Herrn, damit unsere Verfehlungen vergebe, und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Was auch bemerkenswert ist an an den Sahara, die auch den Iman angenommen haben: Sie sahen eine Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala, oder zwei, und haben den Iman sofort angenommen. Und danach wurden sie bedroht, dass sie getötet werden. Und trotzdem blieben sie standhaft. Das heißt, sie hatten von Anfang an so ein Thabat, und das ist schwierig. Auch wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte: Wenn jemand die Shahada spricht, also er konvertiert sozusagen neu zum Islam, dann ist diese Shahada mit dem meisten Yaqin, mit der meisten Gewissheit, und mit jeder Sünde sinkt diese Gewissheit so zusammen. Und diese Sahara wurden dann mit dem Leben bedroht, und sie sagten: Du entscheidest nur über das diesseitige Leben, sagten sie zu Pharaon, und blieben standhaft. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Leis al-Khabaru kal-Mu'ayyana. Derjenige, dem etwas berichtet wird, ist nicht wie derjenige, der etwas gesehen hat. Zum Beispiel diese Sahara haben die Ayah Allah subhanahu wa ta'ala gesehen, diese Schlange gesehen. Und sie kannten sich in der Zauberei ja sehr gut aus. Das waren ja Meister in der Zauberei. Und die haben das gesehen, die haben gewusst: Okay, das ist keine Zauberei. Und danach diese Ayah von Allah zu sehen und diese Ayah von Allah zu lesen, wie wir zum Beispiel, wir lesen das im Koran und haben Iman daran und Yaqin daran und so weiter. ist dieser Imanschub verschieden, yani. Weil der Sehende ist nicht wie der Hörende oder Lesende. Taib. Wir beenden hier inshallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin.